Now, chapter one. Kapitel 1. Chapter 1, we gotta get in there. Kapitel 1, wir werden dahin kommen. Now, in Kapitel 1 steht, das Wort Gottes ist der letztgültige Leitsatz für unser Handeln im Glauben. In Psalm 119, Vers 89 steht, in Ewigkeit, o Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Ich denke, ich sollte euch zuerst fragen, ob ihr dem Wort Gottes glaubt und ob es eure einzige, gültige Regel für das Handeln im Glauben ist. Denn wenn ihr dem Wort Gottes nicht glaubt, dann ist es egal, was wir vom Wort Gottes zitieren. Wir sollten einen Standard haben, nach dem wir leben. Und dieser Standard sollte das Wort Gottes sein. Es muss der Standard unseres Handelns sein und der Standard unseres Glaubens. Wenn wir das Wort Gottes nicht als Standard benutzen, dann kann hier jeder sagen, in meiner Kirche wird das anders gelehrt. Das führt dann dazu, dass es keinen richtigen Weg mehr gibt. Es gibt dann keinen Standard mehr für Gemeinschaft. Deswegen sollten wir uns entscheiden, dass das Wort Gottes unser Standard ist. Es ist wichtig, dass es richtig geschnitten wird, in dem Kontext, in dem es steht. Und für gewöhnlich ist das richtig geschnitten, wenn du es in seinem Kontext betrachtest. Du solltest also sicherstellen, dass das, was du sagst, im Kontext steht. Zunächst, wenn ihr glaubt, dass das Wort Gottes wahr ist, dann gibt es bestimmte Feststellungen im Wort Gottes, die immer wahr sind. Und es gibt andere Feststellungen, die zu einer bestimmten Zeit und für bestimmte Leute geschrieben sind. Manche Menschen haben damit Probleme, aber es ist eben so. Wenn Menschen sagen, ich lebe nach jedem Wort der Bibel, in der Bibel steht, Judas ging hin und erhängte sich selbst. Lebst du danach? Ihr sagt, das ist lächerlich. Das ist genau das, was ich meine. Es gibt bestimmte Dinge, die für eine bestimmte Zeit waren oder bis zu einer bestimmten Zeit galten und dann weggetan wurden. Viele sagen, das betrifft auch Heilung und das ist jetzt weg. Aber dafür haben sie keine Begründung aus der Schrift. Das, was im Alten Testament steht, ist nicht mehr für uns gültig. Aber das Neue Testament ist vollständig gültig und es bleibt gültig. Das wäre schon mal das Erste. Und am besten schaut ihr auf das Alte Testament durch den Filter des Neuen Testaments. Also, was wurde erfüllt? Was wurde getan? Was ist noch gültig? Was liegt noch vor? Psalm 119, Vers 89 sagt, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest im Himmel. Es wird nie eine Zeit geben, in der sein Wort nicht feststeht. Wenn das Wort von jemandem feststeht, in diesem Fall das Wort Gottes, dann wird es sich nicht ändern. Beachtet, dass es hier nicht heißt, für immer, o Herr, steht dein Wort fest auf der Erde. Es steht im Himmel fest. Im Himmel gibt es keine Diskussion darüber, was sein Wort sagt, was sein Wille ist oder was er tun wird. Noch nicht mal in der Hölle gibt es eine Diskussion darüber, was Gott gesagt hat. Der einzige Ort, wo es Diskussionen darüber gibt, ob das Wort feststeht, ist hier auf der Erde. Gott weiß, was er gemeint hat. Der Teufel weiß, was Gott gemeint hat. Wir sind die einzigen Personen, die dazu irgendwelche Fragen haben. Und der Teufel sieht seine Aufgabe darin, dich so weit zu bringen, dass du das Wort Gottes in Frage stellst. Zum Beispiel, im Jakobusbrief steht, dass du, bevor du sündigen kannst, versucht sein musst, zu sündigen. Du kannst nicht sündigen, wenn du nicht vorher zur Sünde versucht wurdest. Right? You can't just sin without being tempted to sin first. Bevor du sündigst, musst du versucht werden. Und wenn du auf diese Versuchung hin handelst, dann bewegst du dich in die Sünde hinein. Also kann es keine Sünde geben, wenn du nicht vorher zur Sünde versucht wurdest. Stimmt's? Okay. Now, the Bible says that, well, first off, I would ask another question. Zuerst muss ich euch noch eine Frage stellen. Kannst du im Glauben zweifeln? Ich weiß, das hört sich eigenartig an. Die offensichtliche Antwort ist nein. Du kannst nicht im Glauben zweifeln, denn Zweifel ist kein Glauben. Zweifel ist nicht gut. Und was auch immer nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Wenn also Zweifel nicht aus Glauben kommt, dann muss es aus der Sünde kommen. Stimmt's? Wenn also Zweifel Sünde ist, dann bedeutet das, dass du, bevor du zweifeln kannst, zum Zweifel versucht sein musst. Also wird es eine Versuchung zum Zweifel geben, bevor du zweifeln kannst. Denn Zweifeln ist Sünde, weil alles, was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Und du kannst nicht im Glauben sein und zweifeln, denn Zweifel ist Sünde. Stell dir vor, dass du mit deinem Einkaufswagen durch den Supermarkt gehst. Da drüben siehst du jemand, der krank aussieht. Weil du gerade aus diesem Seminar kommst, bist du richtig mutig und willst für die Kranken beten. Du erinnerst dich an die Schriftstellen, die wir angeschaut haben. Du denkst, dass du das bist. Aber eigentlich ist es der Heilige Geist, der dich daran erinnert. Denn genau das ist seine Aufgabe. Ihr solltet die Handlungen des Heiligen Geistes studieren. Das Lustige ist, dass der Heilige Geist das Thema ist, was innerhalb der Kirche am meisten studiert wird. Und die Kirche hat trotzdem noch eine falsche Sicht auf ihn. Die Bibel sagt nirgendwo, dass der Heilige Geist dich führen wird, für die Kranken zu beten oder dich zu irgendeiner anderen Handlung führen wird. Das steht da nicht. Was in Römer 8 steht, kommt am dichtesten dran. Du bist dann ein Sohn Gottes, wenn du vom Geist geleitet wirst, die Werke des Fleisches zu zerstören. Und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist dich führen und leiten wird in alle Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass er dich dazu bringen wird, etwas zu tun, sondern er wird dich zur Wahrheit führen. Nicht dich dazu zu führen, dass du die Kranken heilst. Ja, wenn ich mit dem Einkaufswagen unterwegs bin und ein Kranker kommt und wenn Gott will, dass ich den Kranken heile, dann wird er meine Hand nehmen und sie auf den Kranken schmeißen. Oh, ich glaube, Gott will, dass ich für dich bete. Nein, auf diese Weise arbeitet der Heilige Geist nicht. Gott will dich nicht kontrollieren wie ein Roboter oder eine Puppe. Er will, dass du deinen Willen seinem Willen unterstellst, damit du seinen Willen tun kannst, sodass ihr zusammen das Gleiche denkt, damit dein Wille und sein Wille das Gleiche werden, damit du dann tust, was er getan haben will. Tatsächlich wirst du glauben, dass es dein Wille ist. In Wirklichkeit ist es sein Geist, der dir den Wunsch gibt, es zu tun. In Philipper 2, Vers 13 steht, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Also sogar der Wunsch, es zu tun, kommt von Gott. Viele Leute sagen immer wieder, ich weiß nicht, ob es Gott ist, der mich antreibt oder ob nur ich das bin. Hört auf zu teilen, was Gott zusammengefügt hat. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wenn Gott möchte, dass du das tust und dich dazu leitet, dass du es tust, dann wirst du es so empfinden, als wäre es dein Wille. Aus irgendwelchen Gründen fällt es uns schwer zu glauben, dass Gott unser Bestes im Sinn hat. Wir fürchten, dass Gott Dinge von uns verlangt, die wir gar nicht tun wollen. Was immer du tust, sag Gott bloß nicht, wohin du nicht gehen möchtest, denn er wird dich genau dahin schicken. Warum denkst du so über Gott? Man schickt Leute an Orte, an denen sie sein möchten, damit sie sich wohlfühlen und das tun, was sie tun sollen. Leute arbeiten besser, wenn sie glücklich sind. Wenn es ihnen keinen Spaß macht, werden sie es kaum tun. Das heißt natürlich nicht, dass wir immer nur Dinge tun, die wir tun wollen. Manchmal musst du einüben, das Richtige tun zu wollen. Du musst dir selbst etwas anderes beibringen. Also rede dir nicht ein, dass Gott versucht, dich Dinge tun zu lassen, die du nicht magst. Beim Händeauflegen könntest du dich fragen, ob der Wunsch von dir oder von Gott kommt. Es muss aber Gott sein, denn wenn du dich von Gott trennst, dann sprichst du nur über deine menschliche Natur. Und die menschliche Natur ist egoistisch. Und sie würde sich über diesen kranken Menschen gar keine Gedanken machen. Es kann also gar nicht sein, dass du das bist, sondern es ist der Heilige Geist, der eins mit dir ist, der dir den Wunsch gibt, es zu tun und die Kraft gibt, es zu tun. Also zu der Frage, bin ich das oder ist das Gott, schreibt die Bibel, wenn du erwachsen bist, dann kannst du entscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Du kannst entscheiden, ob es das richtige Handeln ist oder nicht das richtige. Und Gott spricht nicht mehr darüber, was du tun sollst, als darüber, was richtig und falsch ist. Es ist immer richtig, das Richtige zu tun. Right? Und es ist niemals richtig, das Falsche zu tun. Stimmt's? Und mit derselben Logik gilt, es ist niemals falsch, das Richtige zu tun. Ihr müsst vielleicht nochmal in Ruhe drüber nachdenken, aber so ist es. Also wenn es niemals falsch ist, das Richtige zu tun, was ist das Richtige? Es ist immer richtig, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst und anderen zu tun, wie du selbst an dir getan haben möchtest. Das bedeutet, wenn du krank bist, möchtest du, dass jemand zu dir kommt, um dich zu heilen. Also ist es immer richtig, anderen mit Heilung zu dienen. Stimmt's? Ist das einfach genug? Also, du gehst mit deinem Einkaufswagen da lang. Erinnert euch, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Nicht in eine bestimmte Handlung hinein. Er führt dich in die Wahrheit. Aber wenn du die Wahrheit weißt, dann hast du die Verantwortung. Und Tugend oder Sünde werden jetzt davon abhängig sein, wie du auf die Wahrheit reagierst. Denn wenn jemand weiß, was das Gute ist und es nicht tut, für den ist es Sünde. Er leitet dich also in die Wahrheit. Und dann sagt er zu dir, hier ist die Wahrheit, was tust du jetzt damit? Du kannst das Richtige tun oder tun, was falsch ist. Und was ist das Richtige? Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Was wirst du tun? Das Richtige? Das Gute? Wenn ich Gott liebe und meinen Nächsten wie mich selbst, ist es gut? Und ich will auch gesund sein? Ja, das Auflegen der Hände auf Kranke ist das Gute. Okay, da hast du die Wahrheit. Was wirst du also tun? Wir neigen dazu zu glauben, dass vom Heiligen Geist geleitet zu sein bedeutet, dass wir uns wie Marionetten steuern lassen. Nein, das ist nicht vom Geist geführt werden. Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und sind Leben. Es gibt einen Weg, der scheint den Menschen richtig, aber am Ende ist die Zerstörung. Er sagte, es gibt einen breiten Weg, der in die Zerstörung führt. Und es gibt einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Und wenn ihr diesen Absatz lest, in dem er über den schmalen und den breiten Weg redet, dann spricht er danach über seine Worte. Und er sagt, derjenige, der meine Worte tut, baut sein Haus auf einen Felsen. Und der Wind kommt und der Sturm bläst und der Regen kommt, aber das Haus bleibt stehen, denn es ist gebaut auf den Felsen seines Wortes, das man getan hat. Denn er sagt, wer meine Worte hört und sie tut, wenn der Sturm kommt, bleibt sein Haus stehen. Wer meine Worte hört und sie nicht tut, der ist ein Narr. Denn wenn der Sturm kommt, dann zerbricht das Haus. Beide hören das Wort Jesu, beide haben einen Sturm, aber der Unterschied ist, der eine tat das Wort und der andere tat es nicht. Also ob dein Haus steht oder fällt, liegt nicht an Gott, sondern es hängt davon ab, ob du das Wort Gottes tust oder es nicht tust. Ist es nicht einfach? Der Heilige Geist führt euch in die Wahrheit. Welche Wahrheit? Wenn er kommt, wird er uns an jedes Wort erinnern, das Jesus gesagt hat. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es also, euch an die Wahrheit jedes Wortes zu erinnern. Er soll euch Wahrheit zeigen und euch zur Wahrheit führen. Und dann fragt er dich, was wirst du tun? Wirst du mein Wort tun oder nicht? Wenn du mein Wort tust, wird dein Haus stehen, und wenn du es nicht tust, wird es fallen. Es ist nicht Gottes Aufgabe, dich dazu zu bringen, dass du bestimmte Sachen tust, sondern dir die Wahrheit zu bringen. Und das ist deine Aufgabe, dich für die Wahrheit zu entscheiden. Und wenn du dich dafür entscheidest, die Wahrheit zu tun, und wenn du tust, was richtig ist und gut, dann handelst du im Glauben. Wenn du entscheidest, es nicht zu tun, dann sündigst du. Denn derjenige, der etwas Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Versteht ihr? Es ist sehr einfach. Das Erstaunliche an den Lehren Jesu ist, dass sie immer sehr einfach sind. Aber die religiösen Leute haben es nicht verstanden, denn es war zu einfach. Sie brauchten Regeln, Gesetze und diese religiösen Turnübungen. Sie wollten fromme Kunststückchen vorführen, um angenommen zu werden. Aber das hat Jesus nicht gelehrt. Die Unwissenden, die Ungebildeten, die konnten Jesus verstehen. Und unser Problem ist, wir sind so theologisch geworden, dass wir Gott mehr zu einem Schuldirektor als zu einem liebenden Vater gemacht haben, der seinen Sohn gegeben hat, sodass die Menschheit frei sein kann. Und wir haben eher eine religiöse Sicht auf Gott entwickelt, als eine auf die Vaterschaft Gottes. Selbst wenn wir mehr über die Vaterschaft Gottes und die Vertrautheit mit Gott reden, als über irgendetwas anderes. Aber die Sache, über die wir reden, die haben wir nicht erfahren. Denn wir versuchen sie durch Regeln und Gesetze zu erfahren. Aber du kannst Vertrautheit nicht durch Regeln und Gesetze erleben. Wenn er dich also in alle Wahrheit leitet und du dich entscheidest, dass du dieser Wahrheit folgst, dann würde das als Tugend gerechnet und du bekommst Lohn dafür. Sehr einfach. Und wenn du es nicht tust, bekommst du keine Belohnung. Der wichtige Unterschied ist aber, bist du gehorsam oder ungehorsam? Manche Christen sagen, also das habe ich getan, aber es hat nicht funktioniert oder das ging nicht oder ich habe nicht die Ergebnisse bekommen, die ich sehen wollte. Meistens am Anfang, meistens zu Beginn. Manchmal ist der Beginn schwierig. Aber das Lustige ist, aus irgendeinem Grund ist das so einfach zu sehen. Die Bibel sagt, tu es. Und wenn die Bibel sagt, tu es, dann beendet das die Diskussion, ob ich es tun soll oder nicht. Stimmt's? Du sagst, ich tue es, aber ich bekomme keine Ergebnisse. Also was tust du jetzt? Ich höre auf, es zu tun, denn bei mir passiert nichts. Okay, mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Du warst gehorsam, ohne Ergebnisse. Also hast du entschieden, nicht mehr gehorsam zu sein. Und jetzt bist du ungehorsam, ohne Ergebnisse. Was ist jetzt besser? Gehorsam ohne Ergebnisse oder ungehorsam ohne Ergebnisse? Also Gehorsam ohne Ergebnisse ist besser. Das Schöne ist, wenn du gehorsam bist und es richtig tust und die Wahrheit kennenlernst, dann bekommst du Ergebnisse. Und das ist das Beste, gehorsam sein und Ergebnisse bekommen. Niemand beginnt perfekt. Sogar von Jesus wird gesagt, dass er gehorsam lernen musste. Das steht im Hebräerbrief, dass er gehorsam lernen musste. Jeder muss erst in diesem Bereich lernen. Jesus sagte, jedes Ding im Königreich beginnt als Samen. Wenn es eingepflanzt ist, selbst wenn es der kleinste Same von allen ist, dann wächst es zu einem großen Baum, der so groß werden kann, dass alle Vögel darin sitzen können. Mit anderen Worten, du kannst anhand der Größe des Samens nicht entscheiden, wie groß der Baum wird. Es könnte sein, dass du anfängst und überhaupt keine Ergebnisse hast. Aber es ist der unzerstörbare Same des Wortes Gottes. Er wird aufgehen, wenn du nicht müde wirst, das Gute zu tun. Wenn du nicht müde wirst, das Gute zu tun, dann wirst du ernten zu deiner Zeit. Habt ihr das verstanden? Amen. You get that? Das bedeutet, es könnte eine Zeit geben, in der ihr keine Ergebnisse seht. Das ist in Ordnung. Das hört sich eigenartig an, denn mir geht es total um Ergebnisse. Also, kommt schon, wenn du es richtig machst, der alte Spruch, egal ob du gewinnst oder verlierst, Hauptsache du spielst mit. Nein, seht ihr, das ist ein Spruch, der von Verlierern kommt. Das ist keine Behauptung, die Gewinner machen. Wenn du das Spiel richtig spielst, dann gewinnst du. Ganz einfach. Spiel das Spiel richtig. Und je besser du das Spiel kennst, umso besser kannst du es spielen. Und wenn ihr anfangt, das zu tun, dann musst du erkennen, dass diese Sachen immer klein beginnen. Aber erinnere dich, es geht nicht mehr um die Frage, ob du es tun willst, denn das hast du schon entschieden. Der Schlüssel ist jetzt, konzentriere dich nicht auf Ergebnisse. Was sich eigenartig anhört, denn mir sind Ergebnisse das Wichtigste. Denn Ergebnisse bedeuten Menschenleben. Es ist nicht gut genug, nur ein paar Mal zu gewinnen. Denn wenn du verlierst, verlieren Menschen. Stimmt's? Right? Das ist niemals akzeptabel. Wenn ihr jetzt denkt, wo ihr das wisst, dass es nicht mehr so weh tut, wenn jemand stirbt, doch ist es. Es tut noch mehr weh. Denn jetzt weißt du, ohne den Schatten eines Zweifels und ohne Entschuldigungen, dass sie nicht hätten sterben müssen. Denn ich habe alle eure Entschuldigungen kaputt gemacht. Und jetzt wisst ihr, dass der Fehler vermutlich in dem lag, was ihr getan oder nicht getan habt. Und ich werde euch dafür später noch mehr Gründe nennen. Eine Sache, die ihr noch lernen müsst, ist, wenn ihr dann dient, dann müsst ihr eure Sorgen auf Jesus werfen. Denn wenn ihr das nicht tut, dann wird die Last euch zerbrechen. Ihr werdet anfangen, es persönlich zu nehmen. Ihr müsst aber dahin kommen, dass du sagst, ja, es ist meine Verantwortung und ich habe all das getan, was die Bibel mir sagt. Jesus, der Rest hängt von dir ab. Aber nimm das nicht als Ausrede, so nach dem Motto, sei geheilt, ich gehe jetzt, sondern sei barmherzig. Nimm ihr Leid persönlich. Ich meine hier nicht, dass du unter den gleichen Symptomen leiden sollst. Rhys Howell hatte die Idee, dass er die gleichen Symptome der Kranken ebenfalls tragen musste. Er dachte, das wäre besonders geistlich, weil es eine tiefergehende Fürbitte wäre. Wenn es nicht richtig ist, dass sie die Krankheit haben, ist es auch nicht richtig, dass du die Krankheit trägst. Lass nicht zu, dass der Teufel dich an der Nase herumführt, als könntest du für jemand anderen leiden. Du bist nicht Jesus. Jesus hat für sie gelitten. Du bist hier, um seinen Sieg in die Tat umzusetzen und nicht ihre Leiden in deinem Körper zu tragen. Du stellst dich auf ihre Seite und hebst sie heraus. Du trägst ihre Last und du hebst ihre Last von ihnen weg. Du stellst dich nicht zu ihnen, damit ihre Krankheit auf dich kommt. Tatsächlich wird es manchmal passieren, dass die gleichen Symptome auch bei dir erscheinen. Aber alles, was dahinter steckt, ist, das Ding, was den anderen angriff, versucht jetzt, dich anzugreifen. Nimm das nicht als Zeichen dafür, besonders geistlich zu sein. Oh, jetzt trage ich ihre Krankheit. Nein, das ist ein Dämon, der zurückschlägt, weil du ihn angegriffen hast. Steh auf, schlag zurück, befiehl ihm zu gehen. Es ist weder richtig, dass die Krankheit auf dir liegt, noch auf jemand anderem. Lass dich nicht vom Teufel an der Nase herumführen und dir einreden, du wärst super geistlich. So ist es nicht. Also, wenn du auf diese Weise den Menschen dienst und du ihnen das Evangelium bringst, ist es deine Aufgabe, das Richtige zu tun und gehorsam zu sein. Erinnere dich, es ist nicht mehr die Frage, ob du es tust. Du wirst es tun, du fängst einfach an und erkennst, dass du das den Rest deines Lebens tun wirst. Und wenn du das eine Weile machst, dann werden die Ergebnisse dich nicht mehr beeinflussen, ob du es weiter tust. Denn dann wird es nur noch eine Frage sein, wie du die Ergebnisse verbessern kannst, damit es die Ergebnisse sind, die du haben willst. Aber du wirst es weiter tun, weil es dein Auftrag ist und weil es in der Bibel steht. Und der Feind wird Folgendes tun. Er wird versuchen, dir zu widerstehen, damit du keine Ergebnisse bekommst und damit du aufhörst. Aber wenn du entschlossen bist, egal ob du Ergebnisse siehst, einfach weiterzumachen, dann merkt er, dass er dich nicht mehr stoppen kann und dann ist sein Widerstand geschwächt. Dann fragst du nicht mehr, ob du Ergebnisse bekommst, sondern wie du die Ergebnisse bekommst, die du haben willst. Das bedeutet hauptsächlich, dass du dem Feind die Hölle heiß machst. Deswegen habe ich gesagt, du musst einfach grundsätzlich klären, ob du das tun willst oder nicht. Denn es ist nicht immer bequem. Du wirst zu eigenartigen Zeiten Telefonanrufe bekommen. Oder gerade dann, wenn du dich hinsetzt, um mit deiner Familie zu essen, kommt ein Telefonanruf und du musst los, um für jemanden zu beten. Oder du musst sofort ins Krankenhaus gehen. Also bereite dich schon mal darauf vor. So wird es sein. Aus irgendeinem Grund haben wir manchmal die Idee, dass Christsein bequem sein muss. Aber Jesus hat nie gesagt, dass dein Leben bequem sein wird. Amen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, zur Zeit und zur Unzeit. Immer bereit, etwas zu tun, um Menschen zu helfen, die dich bitten. Und warum? Weil es das ist, was wir auch für uns getan haben möchten. Wenn jemand anruft, dann gehst du sofort. Du möchtest nicht, dass sie warten müssen, also wartest du auch nicht. Also wenn es eine Regel gibt, nach der du leben solltest, dann ist sie es. Es ist die goldene Regel. Also, du gehst durch den Supermarkt, schiebst deinen Wagen. Da steht der Kranke. Du siehst irgendwie, dass diese Person krank ist. Dir fällt die Schriftstelle ein, Gläubige legen ihre Hände auf die Kranken. Du erkennst vielleicht nicht, dass es der Heilige Geist ist, der dich daran erinnert. Du denkst, dass es dir eingefallen ist, aber der Heilige Geist sollte es in deine Erinnerung rufen. Es ist nicht einfach deine Erinnerung, sondern er erinnert dich. Also entscheidest du dich, ich gehe darüber und lege meine Hand auf die Person und sie wird geheilt werden. So wird es sein. Du schiebst deinen Wagen an die Seite und gehst auf die Person zu. In dem Augenblick, in dem du auf die Person zugehst, hörst du wieder deine eigene Stimme. Als der Heilige Geist zu dir sprach, hörte er sich an wie du selbst. Deswegen denkst du, dass du dich daran erinnert hast, weil er sich nämlich anhört wie du. Ich sag dir gleich, warum das so ist. Du hast ihn sprechen gehört, dachtest, du wärst es selbst. Er sagte dir die Schriftstelle und sagte, ich gehe zum Kranken und leg die Hände auf. Du hast dich also an die Schriftstelle erinnert, dich entschieden, danach zu handeln, gehst auf die Person zu und ich verspreche dir, bevor du dort bist, wirst du dich selbst hören, wie du denkst, was, wenn es nicht passiert? Also du glaubst, dass du das gesagt hast. Dann wirst du einen Moment innehalten. Das passiert für gewöhnlich und du wirst denken, ja, was ist dann, wenn es nicht passiert? Ich will nicht daran schuld sein, dass Gottes Ruf geschädigt wird. Tatsächlich ist es so, dass du um deinen Ruf fürchtest, wenn es nicht passiert. Wenn das ein Film wäre und man die Gedanken der Person hören könnte, also, es ist dein Film. Du gehst da lang, hörst, leg deine Hände auf Kranke. Du schiebst den Wagen weg, du gehst rüber, hörst nochmal die Stimme. Was, wenn es nicht passiert? So, genau in diesem Moment halten wir mal den Film an. Stopp, du stehst genau an dieser Stelle. In diesem Moment musst du eine Entscheidung treffen. Du musst dich entscheiden, ob du der Stimme folgst. Verlassen wir mal die Szene für einen Moment, denn ich erzähle euch, warum die Stimme sich so anhört wie deine eigene. Habt ihr schon mal unter der Dusche gestanden und gesungen? Und ihr habt dabei gedacht, ich sollte beim nächsten Superstar-Wettbewerb dabei sein. Ich finde, das hört sich richtig gut an. Ich könnte ein Elvis-Imitator werden. Das hört sich einfach so gut an. Ist euch das mal passiert? Und aus irgendeinem Grund hat das Badezimmer die beste Akustik von jedem Raum deiner Wohnung. Also ich bin überrascht, dass die Musikstudios nicht in Badezimmern sind. Und ihr denkt, irgendwer muss das mal hören. Damit sollte ich alle erfreuen, denn das ist richtig gut. Dann nimmst du deinen Kassettenrekorder oder dein Tonband und nimmst deinen Gesang auf. Du spielst es zurück und es hört sich an, als würde Woody Allen singen. Stimmt's? Und du denkst, gute Güte, wer hat das Tonband ausgetauscht? So hat es sich nicht angehört, als ich gesungen habe. Jeder, der es hört, sagt, schlecht, ganz schlecht. Und du denkst, als ich es gesungen habe, hat es sich gut angehört. Wie kann es sein, dass es sich schlecht anhört, wenn ich es mir anhöre? Also das ist der Unterschied. Hört ihr, wie ich Unterschied sage? Ich höre mich schon an wie ein Texaner. Kind of talking like a Texan there for a minute. Okay. Actually, that wouldn't be Texan, that's more like Alabama. Die Texaner sprechen eher langsam. Aber die Leute in Alabama haben einen Akzent, die kann man kaum richtig verstehen. You just can't hardly understand them in Alabama, you know? So anyway, but you just kind of switch in and out there. Wieder zurück zum Thema. So, but you start. Also der Grund ist folgender. Als du gesungen hast, ging es nicht von außen in dein Ohr, sondern du hast es innerlich gehört, durch die Schwingungen im Inneren, also mit dem inneren Ohr. Es ging nicht außen herum, sondern von innen durchs Ohr und wurde dann in elektrische Impulse übersetzt. Und der kleinste Muskel deines Körpers sitzt im Innenohr. Und von all deinen Muskeln ist es derjenige, der niemals ausruht, bis du stirbst. Er ist ständig angespannt und arbeitet immer. Dein kleinster Muskel, der im Ohr sitzt. Jeder andere Muskel muss sich entspannen, aber dieser tut das nicht. Denn wenn du schläfst, kannst du trotzdem im Schlaf von einem Geräusch geweckt werden. Denn dieser Muskel ist immer angespannt, um Geräusche weiterzugeben. Wäre er nicht angespannt, würden Klangwellen nicht weitergegeben werden. Aber wenn ein Geräusch auf dein Ohr trifft, gibt der Muskel es sofort weiter, wie eine Gitarrensaite. Okay, jetzt habt ihr etwas Neues erfahren und wenn ihr morgen zur Arbeit geht, weißt du, der kleinste Muskel im Körper, wenn du also singst, hörst du es mit deinem inneren Ohr. Und das ist verbunden mit deinem Geist. Und was ich an dieser Stelle auch sagen kann, es gibt Dinge, die Christen nicht tun müssen. Wir haben ja schon über Kampfsport gesprochen, aber das vermutlich gefährlichste Gebiet, das ich kenne und mit dem wir häufig zu tun haben, ist Yoga. Ich sage euch gleich warum. Jetzt möchte ich euch nur warnen. Wenn ihr Yoga praktiziert, müsst ihr damit aufhören. Das Wort Yoga bedeutet Einheit mit Gott. Das ist der Sinn von Yoga, dich in Einheit mit Gott zu bringen. Aber das ist nicht der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Es ist ein Hindu-Gott. Wenn ihr ein Buch über Yoga lest, wird das da nicht drinstehen. Aber wenn ihr euch das Handbuch eines Yoga-Lehrers anschaut, dann wird davon gesprochen, wie man die 7 Chakren öffnet. Das sind die spirituellen Zentren des Körpers. Und auch wenn einige sagen, das ist nur Quatsch, nein, da steckt etwas dahinter. Diese 7 Chakren befinden sich am Rückgrat, vom Steißbein bis hoch oben zum Kopf. Also wenn du diese Chakren öffnest und dann zum fünften Chakra kommst, dann sagen sie dir im Lehrerhandbuch, Achtung, es wird nicht empfohlen, das fünfte Chakra zu öffnen. Denn niemand kann dir sagen, was passieren wird, wenn du es tust. Sie warnen dich davor. Und sie sagen dir auch, dass Leute, die das fünfte Chakra geöffnet haben, wahnsinnig geworden sind. Und das Erstaunliche daran ist, das fünfte Chakra liegt an der Basis vom Genick und es liegt an genau der Stelle, wo die Zungenwurzel liegt. But it is based exactly where the end of your tongue connects. When you open, wenn du das fünfte Chakra öffnest, fängst du für gewöhnlich an, Laute auszusprechen, die du nicht kennst. Right? That is demonic tongues. Das sind dämonische Zungensprachen. Es ist geistlich und es ist dämonisch. Da kommt noch mehr dazu. Und der Grund, warum das so ist, es ist eine geistliche Erfahrung. Und fast jeder Mensch, den ich getroffen habe, der unter Skoliose litt, hatte in irgendeiner Weise mit Yoga zu tun. Fast jeder von ihnen. Häufig ist der Kundalini-Geist der Grund dafür. Es ist ein Schlangengeist. Wenn du Yoga machst oder jemand in deiner Familie, dann krümmt sich die Wirbelsäule und nimmt die Form einer Schlange an. Also wenn du Yoga betreibst oder wenn du Pilates betreibst, denn Pilates enthält viele Elemente und Stellungen aus dem Yoga, der Mann, der inventiert Pilates, actually took some of it from yoga and incorporated it into Pilates. The P90X thing that you might have seen on television, the exercises they bring yoga. Yoga wird auch in vielen Fernsehsendungen gemacht. Also ich sage ja nicht, dass ihr keinen Sport machen sollt. Ich sage nur, prüft das vorher. Ihr müsst kein Yoga betreiben. Alle Stellungen im Yoga sind die Stellungen, die Tiere repräsentieren. Und sie rufen bestimmte Geister herbei, je nachdem, welche Tierstellung du einnimmst. Ich weiß, dass sich jetzt einige darüber aufregen, aber es ist eine Tatsache. Genauso ist es im Kampfsport. Wenn du im Kampfsport eine bestimmte Stellung einnimmst, dann... Also stellt euch vor, ich komme hierher, unser Treffen beginnt und ich stelle mich hier vorne hin. Ich sage gar nichts. Ihr setzt euch hin, es wird ruhig. Wenn ich das tue, was denkt ihr darüber? Ich bete zu Beginn, stimmt's? Oder wenn ich mich auf ein Knie niederlasse oder das hier mache, dann sind das alles Stellungen des Gebets. Ihr habt das erkannt, oder? Wenn ihr das erkennen könnt, glaubt ihr nicht auch, dass Dämonen das erkennen können? Paulus sagt, dass ihr hingezogen wurde zu Dämonen und dass ihr diese angebetet habt und Götter, die keine Götter waren, sondern Dämonen. Also bevor ihr gerettet wurdet, habt ihr jemanden angebetet, von denen ihr dachtet, sie wären Götter, aber es waren keine, es waren Dämonen. Die Dämonen haben nicht gesagt, warte mal, warte, ich bin doch ein Dämon, bist du sicher, dass du mich anbeten willst? Das tun Dämonen nicht. Sie haben deine Anbetung angenommen, auch wenn du dachtest, dass du Gott angebetet hast. Dämonen interessiert nicht, was du weißt. Sie nutzen aus, dass du etwas nicht weißt. Als Mensch stehst du auf einer höheren geistlichen Ebene als Dämonen. Und deswegen erzeugst du mehr geistliche Energie. Und sie sind wie Parasiten und wollen diese Energie anzapfen. Das tun sie, indem sie dich zum Narren halten und täuschen und dazu bringen, dass du bestimmte Körperhaltungen einnimmst. Jede dieser Stellungen spricht einen bestimmten Dämon an. Wenn du die Stellung einnimmst, dann rufst du diesen Dämon herbei. Und dann kommen sie wie Parasiten und ziehen von dir erzeugte Energie aus dir raus. Deswegen ist es falsch, diese Sachen zu tun. Als ich noch Kampfsport betrieben habe, habe ich auch den Kampfstil Wing Chun praktiziert. Tatsächlich lebte mein Meister William Chung hier in Melbourne. Ich habe einige Jahre unter ihm trainiert und war sein Stellvertreter in Texas. Als ich mit Kampfsport aufhörte, war ich sein Stellvertreter für die ganze USA. Als ich mich für den schwarzen Gürtel vorbereitete, da musste ich einen Aufsatz schreiben über einen bestimmten Kampfstil. Es gab eine Technik, die die meisten Kampfsportler nicht zum Funktionieren bringen konnten. Sie nannte sich Tong Sao. Tungsau wird übersetzt mit Handfläche oben Block. Und es wurde so gemacht, dass du eine bestimmte Stellung einnehmen musstest und dann musste deine Hand herauskommen auf Höhe deiner Augen. Und wenn es an dieser Stelle kam, dann wurde die Hand gekippt. Wichtig, es musste auf der Höhe deiner Körpermitte liegen. Also nicht so, sondern hinüber, hoch, gekippt. Wichtig ist, das hier bleibt in Waage und dann, okay, ihr wollt das ja gar nicht lernen. Aber niemand konnte das zum Funktionieren bringen. Das hier sollte ein Block sein, aber es sieht nicht aus wie ein Block, denn du kannst ja sehr leicht daran vorbeigehen. Die Idee war, dass du es einfach drehst, der Angreifer dagegen schlägt und dein Arm die Kraft absorbiert. Und egal wie groß der Angreifer ist oder wie stark er zuschlagen kann, wenn du es richtig machst, wird das jeden Schlag auffangen und dein Arm wird die Position nicht ändern müssen. Aber niemand konnte es tatsächlich durchführen. Und als ich meinen Aufsatz darüber schrieb, habe ich Nachforschungen betrieben und fand heraus, dass dies ursprünglich nicht Tungsau genannt wurde. Ursprünglich wurde diese Position genannt, Buddha um Hilfe bitten. Aber niemand sagte uns das. Denn sie nannten es einfach nur Tungsau, Hand nach oben Block. Aber hör zu, Dämonen interessiert nicht, wie wir etwas nennen. Wofür sie sich interessieren, ist die Position, die sie zu uns zieht. Sie denken, es bedeutet, Buddha um Hilfe bitten. Und wenn du das tust, dann werden sie davon angezogen werden. Denn es ist eine Gebetshaltung. Jede Stellung in Yoga ist eine Gebetshaltung zu einer bestimmten Gottheit. Dadurch werden die Chakren geöffnet. Und wenn du die Chakren durchgehst, zusammen mit den Atemübungen, erlaubst du den Dämonen, dich zu besetzen. Du erhältst dadurch Kraft und Spiritualität. Okay, versteht ihr? Jetzt fragt ihr, was hat das mit Heilung zu tun? Ich weiß nicht, aber offenbar ist jemand hier, der in Yoga fortschreiten möchte und er muss das wissen und sollte Gott fragen, ob es richtig oder falsch ist. Also hier ist deine Antwort. Sehr einfach. Genauso ist es mit Kampfsport. Manche Leute denken, dass, wenn ihre Motive richtig sind, dann ist es okay. Aber das ist nicht wahr. Jesus sagt, dass deine Anbetung vergeblich sein kann. Wenn du jemanden vergeblich anbeten kannst, dann haben deine Motive damit zu tun. Aber es liegt nicht nur an den Motiven, denn deine Absicht, korrekt anzubeten, könnte vergebens sein. Wie kann er sagen, dass du vergebens anbeten kannst? Vergebens ist es, wenn du ihn Herr nennst, aber nicht das tust, was er möchte, stimmt's? Das bedeutet, du kannst hier den ganzen Tag stehen, singen und Lobpreis machen, aber es ist vergebens, wenn du seinen Willen nicht tust. Wenn du nicht tust, was er gesagt hat und alles, was du tust, Lobpreis ist. Denn Jesus hat sehr klar gesagt, dass die Zeit kommen wird und schon da ist, dass Gott die suchen wird, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es ist also nicht genug, ihn nur mit Worten anzubeten. Versteht ihr? Okay, also der Grund ist folgender. Wir sind immer noch im Supermarkt. Die Szene ist immer noch angehalten. Eure Lebensgeschichte ist eingefroren. Ihr habt schon gedacht, ich hätte es vergessen, aber das habe ich nicht. Ich weiß, was ich tue, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Aber in der Regel weiß ich es. Also an diesem Punkt bist du eingefroren. Du hattest gehört in dir die Erinnerung daran, dass du deine Hände auf Kranke legen sollst. Aber auf halbem Weg dorthin hast du den Gedanken gehört, was ist, wenn es nicht passiert? Und jetzt denkst du, oh, ich habe gezweifelt. Also wird es nicht funktionieren, dann kann ich es auch gleich ganz lassen. Moment, warte mal, hast du wirklich gezweifelt? Denn wenn du gezweifelt hast, Zweifel ist Sünde, ja? Also wenn der Moment, in dem du den Gedanken gehört hast, was, wenn es nicht passiert, der Zweifel war, dann war es auch die Sünde. Aber bevor du zweifeln kannst, musst du zum Zweifel versucht werden, sonst ist es kein sündhafter Zweifel. Aber wo war dann die Versuchung zum Zweifel? Also in Wirklichkeit war es so. Der Gedanke, was, wenn es nicht passiert, war gar nicht der Zweifel, sondern die Versuchung zum Zweifel. Und das warst nicht du, es war der Feind, der wie du geklungen hat. Und er hat sich so angehört, weil er wollte, dass du denkst, du wärst es selbst. Und ihr wisst, als ich über das Singen gesprochen habe, dass man sich auf eine bestimmte Weise selber hört. Das ist wegen des Geistes. Du bist ein geistliches Wesen. Der Teufel ist ein geistliches Wesen. Gott ist ein geistliches Wesen. Und das bedeutet, dass ihr alle durch den Geist sprecht. Deswegen kann man es außerhalb nicht hören. Und wenn Gott zu dir spricht, dann spricht er meistens nicht von außen, sondern durch deinen Geist, weil er mit deinem Geist verbunden ist. and speaks through the Spirit, and therefore, if God speaks, Spirit all sounds alike. Jeder Geist hört sich für dich gleich an. Du kannst die Stimme Gottes nicht anhand der Stimmlage unterscheiden. Dämonen können eine Stimmlage vortäuschen. Wenn Gott eine bestimmte Stimmlage hätte, dann könnten Dämonen sie nachahmen. Du kannst also die Stimme Gottes nicht anhand der Stimmlage erkennen. Du kannst das nur anhand der Botschaft erkennen. Du kannst nicht sagen, so hört sich Gott an. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und einer anderen Stimme folgen sie nicht. Es fängt damit an, dass ihr zu seinen Schafen gehört und deswegen seine Stimme hört. Das Wort hören bedeutet hier, dass ihr ihm folgt und gehorsam seid. Es geht nicht um das akustische Hören. Es heißt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es geht nicht um das Hören, denn wir alle haben Ohren. Wer Ohren hat zu hören, soll gehorchen. Das bedeutet, er soll gehorsam sein. Hören und gehorsam sein gehört zusammen. Also als du das erste Mal diese Stimme hörtest, war es tatsächlich der Geist Gottes, der dich erinnert hat. Und wenn du dann rübergehst und wieder deine Stimme hörst, bist du es ebenfalls nicht, sondern diesmal der Satan. Denn er ist ein Geist und er kann in deinen Geist hineinsprechen. Und du hörst ihn auf die gleiche Weise, wie du Gott sprechen hörst. Es klingt also wie die gleiche Person. Und die einzige Möglichkeit festzustellen, wer spricht, ist es, die Botschaft zu untersuchen. Gut, lasst uns zurückgehen und ich zeige euch, wie sich die Tricks des Teufels nie geändert haben. Lasst uns zum Garten Eden zurückgehen. Gott sagte, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber nicht von diesem Baum. Und dann ist Gott gegangen. Da ist Eva und Adam ist bei ihr. Adam war bei ihr, das steht in der Bibel. Und die Schlange, die vom Teufel benutzt wurde, begann zu sprechen. Und was hat er gesagt? Sagte er, hey, iss mal von diesem Baum da. Er sagte nicht, iss von diesem Baum. Ihr wisst, was er sagte? Hat Gott wirklich gesagt, dass du von diesem Baum nicht essen darfst? Er sagte nicht, geh und iss jetzt. Er sagte ihr nicht, dass sie tun solle, was Gott verboten hat. Sein Trick bestand darin, dass er Eva zum Zweifel darüber brachte, was Gott wirklich gesagt hatte. Und sie ist darauf reingefallen. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Supermarkt. Du hast die Stimme Gottes gehört. Er sagte nicht, iss nicht von dem Baum, sondern geh und heil den Kranken. Du hörtest die Stimme und bist rübergegangen. Während du gehst, hörst du die andere Stimme. Und was, wenn es nicht funktioniert? Ist das nicht das Gleiche wie, hat Gott wirklich gesagt, Gläubige werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden? Ihr seht, dass die Tricks des Teufels sich überhaupt nicht verändert haben. Es ist genau das Gleiche. In der Regel ist die erste Stimme, die du hörst, Gott. Und häufig ist die zweite Stimme, die du hörst, der Teufel. Für gewöhnlich. Und sie hören sich beide gleich an. Also musst du lernen, anhand der Botschaft, die sie bringen, zu entscheiden, ob sie richtig oder falsch sind. Okay? You with me so far? Now, the minute you're standing there. So, if the doubt. Also, wenn der Zweifel die Sünde ist, und erinnert euch, bevor ihr sündigen könnt, müsst ihr versucht werden. Also wenn du darüber gehst und währenddessen hörst, was ist, wenn es nicht passiert, dann denkst du vielleicht, du hättest gezweifelt, aber du hast bis jetzt noch gar nicht gezweifelt. Denn wenn das der Zweifel wäre, wo war die Versuchung? Die Versuchung war, als du die Worte hörtest, was, wenn es nicht funktioniert. Das war die Versuchung zu zweifeln. Das war noch gar nicht der Zweifel. Jesus sagte mal, warum nehmt ihr den Gedanken an und sagt, du hast den Gedanken nicht angenommen, bis du ihn aussprichst. Versteht ihr? Du kannst einen Gedanken denken, aber du hast ihn nicht angenommen, bis du ihn aussprichst. Und genauso ist es auch, wenn es darum geht, etwas zu tun. Du hast den Gedanken erst angenommen, wenn du danach handelst. Und wenn du also hörst, was, wenn es nicht passiert, dann ist das noch gar kein Zweifel. Du hast nicht gezweifelt, du wurdest nur versucht zum Zweifel. Das Wort Zweifel bedeutet nicht, dass man etwas denkt, sondern es bedeutet, dass man aufhört, zögert oder zurückgeht. Und wenn wir auf die Grundbedeutung zurückgehen, dann heißt es, etwas auseinandernehmen und analysieren. Das ist die Bedeutung. Wir nennen es heute Paralyse durch Analyse. Du bist so beschäftigt damit, es zu lernen, dass du es nie tust. Das ist Zweifeln, das ist Zögern, das ist Zurückgehen. Du hörst diesen Gedanken, geh los und tu das jetzt. Und dann gehst du und hörst den Gedanken, was, wenn es nicht passiert? Dann musst du dich entscheiden, stoppe ich, verzögere ich oder trete ich den Rückzug an, in die Sünde hinein, denn dann hättest du gezweifelt. Oder sagst du, ja, Gott hat es gesagt. Was soll das heißen, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn es funktioniert? Und dann schreitest du in den Glauben hinein. Das ist der Moment, wo du entscheidest, in welche Richtung du gehst. Das ist der Unterschied zwischen Zweifel, Unglaube, Sünde, von alledem. Also ab jetzt müsst ihr Folgendes denken, wenn eine Schriftstelle in euer Gedächtnis kommt. Es ist Gott, der sie dir in Erinnerung ruft. Die einzige andere Möglichkeit wäre, es ist nicht Gott, okay? Gehen wir davon aus? Dann also wärst du es, der sich einfach daran erinnert. Wenn das wahr ist, zwei Dinge. Also wenn du es bist, der sich daran erinnert und nicht der Heilige Geist, dann bedeutet das, dass dein Sinn und dein Leben so erneuert ist, dass du dich daran erinnert hast, bevor es dir der Heilige Geist sagen konnte. Das ist keine wirklich schlechte Ausgangslage. Also wenn das wirklich der Fall wäre, dann wäre es keine schlechte Ausgangsposition, um danach zu handeln. Und die einzige andere Möglichkeit ist, dass es der Heilige Geist ist. Die dritte Möglichkeit könnte nur noch der Teufel sein. Der Teufel zitiert zwar die Schrift, aber er bringt dich kaum je dazu, danach zu handeln. Er will dich eher davon abhalten. Es ist eher so, dass er dir Gründe gibt, warum du es nicht tun solltest. Also wenn du weitergehst, bewegst du dich in den Glauben hinein. Das wäre eine Definition für Zweifel. Es ist ähnlich mit dem Wort bedrohen oder befehlen, im Englischen rebuke. Die Leute sagen häufig, Teufel, ich bedrohe dich jetzt, ich bedrohe dich im Namen Jesu, Teufel, ich bedrohe dich jetzt. Das Aussprechen ist kein Bedrohen. Das Wort bedrohen bedeutet warnen, zurechtweisen, sagen, was er lassen soll. Wenn ihr euch die Schriftstellen dazu anschaut, dann steht dort, Jesus bedrohte den Wind und die See. Und er sagte, schweig, verstumme. Er sagte nicht, ich bedrohe dich. Er bedrohte den Wind und die See, indem er sagte, schweig, verstumme. Und was tat er damit? Er sagte dem Wind, was er tun solle. Wenn du also sagst, ich bedrohe dich, dann ist das kein Bedrohen. Wenn du jemanden wirklich bedrohst, dann sagst du nicht, ich bedrohe dich, sondern du sagst ihm, was er tun soll. Also wenn du zu einem Dämon sprichst und ihn bedrohen willst, dann sagst du nicht, ich bedrohe dich, sonst sagt er, okay, fang an. Du sagst, ich bedrohe dich in Jesu Namen, ich bedrohe dich, Teufel, ich bedrohe dich. Und er sagt, ja, okay, ich höre, sag mir, was du haben willst. Ich muss dir ja gehorchen. Und wir wundern uns, warum nichts passiert. Aber du hast ihm nie gesagt, was er tun soll. Du hast nur gesagt, ich bedrohe dich. Du hast ihm nie gesagt, worin du ihn bedrohst. Wenn du ihm nicht sagst, was er machen soll, dann muss er dir nie gehorchen. Du darfst schon sagen, ich bedrohe dich, aber an irgendeiner Stelle musst du sagen, und damit meine ich, geh. Es ist also ganz einfach. Bedrohen bedeutet hier, du sagst, was er tun soll. Ein Dämon bedrohen bedeutet, dass du ihm sagst, was er tun soll. Teufel, geh. Nebenbei, du kannst einem Dämon befehlen, komm nie wieder.